بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين Alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass niemand mit Hilfe der Anbetung würdig ist außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und sein Gesandter ist und der Beste seiner Schöpfung ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, ihm die Fürsprache, die große Fürsprache nicht nur gewähren, sondern uns auch daran teilhaben lassen. Denn er ist derjenige, der das imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Der heutige Hadith, liebe Geschwister, ist der 29. Hadith von Hadith al-Nawawiyyah al-Nabawiyyah. Das ist einer der Nawawi-Hadithe, und zwar Hadith von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu arda. Dieser folgende Hadith von Mu'adh ibn Jabal, liebe Geschwister, ist ein gewaltiger Hadith. Man kann über ihn wochenlang sprechen, weil er den gesamten Islam abdeckt. Und für diejenigen, die sich auf den heutigen Unterricht vorbereitet haben und sich den Hadith einmal angeschaut haben, die wissen genau, was ich damit meine. Und ich mache wie jedes Mal, erzähle ich euch kurz den Hadith und dann versuchen wir ihn schrittweise noch einmal durchzugehen. Und ich erinnere mich noch einmal daran und euch auch, dass die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die sind nicht so kompliziert, dass man für jedes Wort, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, eine Erläuterung bräuchte, sondern es geht uns hauptsächlich darum, dass wir uns gegenseitig versuchen zu erinnern an das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und uns gegenseitig ermutigen, danach zu handeln und natürlich auch falsche Verständnisse auszuschließen. Denn manchmal jemand liest etwas und hat einen anderen Informationshintergrund und versteht dadurch Dinge vielleicht anders bzw. sogar falsch. Und deswegen macht man so etwas. Aber ansonsten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit Leuten gesprochen, die teilweise gelehrt waren und teilweise nicht gelehrt waren. Und trotzdem hat er das ihnen gut beigebracht. Und sie haben auch sehr gut verstanden, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Im folgenden Hadith, Mu'adh radiallahu anhu sagt, ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes. Ich sagte, o Gesandte Allahs, teile mir mit, gib mir eine Möglichkeit, weise mich auf eine Tat hin, die, wenn ich sie mache, dann gehe ich ins Paradies. Und wenn ich sie mache, dann wird sie mich vom Höllenfeuer weit entfernen. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, du hast über etwas Gewaltiges nachgefragt. Aber es ist sehr einfach für denjenigen, für den Allah subhanahu wa ta'ala es leicht macht. Er sagte zu ihm, du dienst Allah und gesellst ihm nichts bei. Du verrichtest das Gebet, du entrichtest die Zakat. Das ist ein technischer. Kann passieren. Ja, kommt alles vor. Sind keine Profis. Keine Profis. Das ist die Kamera zu schwer. Also, das kann sein, ja. طيب مش بس واصل مش مثل auf dem Boden gar nicht so schlecht, ne? Ja. Kann nicht runterfallen auf dem Boden. طيب ich wiederhole noch einmal. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sagte, O Gesandte Allahs, weise mich auf eine Tat hin, die, wenn ich sie tue, gehe ich ins Paradies und Allah wird mich dadurch vom Höllenfeuer weit entfernen. Daraufhin sagt er, du hast über etwas Gewaltiges nachgefragt, aber es ist sehr einfach für denjenigen, für den Allah es einfach macht. Du dienst Allah und gesellst ihm nichts bei. Du verrichtest das Gebet. Du entrichtest die Zakat. Du fastest im Monat Ramadan und du vollziehst die Pilgerfahrt. Die Hajj. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, möchtest du nicht, dass ich dich auch hinweise auf die Tore zu allem Guten? Sagte selbstverständlich, o Gesandter Allahs. Daraufhin sagte er, das Fasten ist ein Schutz. Das Spenden löscht die Sünde aus, genauso wie Feuer durch Wasser ausgelöscht wird. Und ebenso das Gebet inmitten der Nacht. Das Gebet in der Mitte der Nacht. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Aya aus Surat As-Sajda vorgelesen, die anfängt mit sie weichen vor ihren Schlafstätten zurück. Und diese Aya hat bis zum Ende vorgetragen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, soll ich dich nicht auch informieren darüber, was das Wichtigste ist, womit ich entsandt worden bin? Und was der Pfeiler dessen ist und was die Spitze des Kamelhockers ist. Er sagte selbstverständlich. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Wichtigste, womit ich entsandt worden bin, ist der Islam. Und der Pfeiler, der Grundpfeiler, der wichtigste Pfeiler dieses Islam ist das Gebet. Und die Spitze des Kamelhockers ist der Dschihad. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, soll ich dich nicht auf etwas hinweisen, wodurch du alle diese guten Taten auf einmal verrichten kannst? Wodurch du alles abdeckst? Er sagte, oh selbstverständlich, o Gesandte Allahs. Daraufhin zeigte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf seine Zunge und er sagte zu ihm, gib dich Acht vor dieser Zunge. Gib dich Acht vor dieser Zunge. Daraufhin sagte Mu'ad, o Gesandte Allahs, werden wir etwa zur Rechenschaft gezogen für Dinge, die wir aussprechen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, möge deine Mutter dich verlieren, o Mu'ad. Werden die Menschen etwa am jüngsten Tag auf ihrem Gesicht ins Feuer gestoßen oder auf ihren Nasenlöchern aus einem anderen Grund, außer dem, was ihre eigenen Zungen geerntet haben? Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist überliefert von At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, und er sagte, es hasanun sahih. Und diese Überlieferung, wie ihr gesehen habt, beinhaltet viele Aspekte, und wir würden dem Hadith Unrecht tun, wenn wir das in wenigen Minuten einfach so schnell durchgehen. Und wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns hier nicht mehr und nicht weniger über den gesamten Islam grob informiert. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, das erste, was auffällt, liebe Geschwister, ist in diesem Hadith und auch in anderen Hadithen, dass die Sahaba radiallahu anhum sich nicht nur belehrt haben lassen in dem Sinne, dass sie gewartet haben, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen kommt und sie etwas über etwas Gutes informiert, sondern sie haben die Initiative oft ergriffen und sind auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zugegangen. Das werden wir auch in einem der kommenden Hadithe auch erfahren. Sie sind zu ihm gegangen und haben ihn gefragt, o Gesandter Allahs, was kann ich machen, um das zu kriegen? Was kann ich machen, um dies zu kriegen? Und es ging natürlich immer um Dinge über das Paradies und die Hölle. Und das weist darauf hin, liebe Geschwister, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich diejenigen waren, die am besten waren, wenn es darum geht, um gute Dinge zu wetteifern. Die haben nicht also nur, versteht ihr, was ich meine? Die haben nicht nur einfach gewartet, bis man ihnen sagt, du musst das machen und du darfst nicht das machen und tu dies und bitte Leute, mach doch mal das, so nach dem Motto. Dieses Verhältnis hat so zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Leuten nicht existiert. Das ist was Verhältnis, was wir heutzutage öfter anfinden, dass der Khatib oder der Wa'iz oder der Da'iya, ja, wenn jemand einen Vortrag hält im Islam, dann versucht man die Leute aufzurütteln, aufzuwecken, etwas Gutes zu tun und so weiter und so fort. Aber wir sehen in mehreren Hadithen, dass die Sahaba radiallahu anhum, sie waren diejenigen, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gingen und gefragt haben, o Gesandter Allahs, wie kann ich das und das machen, wie kann ich dies und dies erlangen? Und deswegen waren sie, radiallahu anhum, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, diejenigen, die am besten den Islam verstanden haben und am besten den Islam umgesetzt haben und in allem Guten uns vorausgeeilt sind. Das sieht man hier wunderbar, dieses Vorauseilen. Denn Mu'adh wartet nicht, bis man ihm was sagt, sondern er fragt sogar nach, wie kann er etwas tun, um allen anderen Sahaba vorauszueilen. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und in diesem Hadith wurde Mu'adh radiallahu anhu für den Verlauf des Hadith sehen werden, aber das darf ich vorwegnehmen, auch wenn wir darüber nicht im Einzelnen sprechen werden heute, dass er eine Frage gestellt hat. Aber guckt mal, was für eine Antwort er bekommen hat. Und das weist auf die Weisheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hin. Denn wer der Da'iya oder der Sheikh oder der Imam oder der Mufti, wenn er eine Frage gestellt bekommt, dann wundert man sich manchmal, die Frage lautet so und so. Aber der Gelehrte antwortet nicht präzise und genau und kurz und knapp auf die Frage, sondern manchmal holt er groß, weit aus und erklärt 50 andere Dinge und am Ende kommt er dann zur Beantwortung der eigentlichen Frage. Und das kommt natürlich auf die Situation an. Manchmal sieht der Gelehrte, dass der vor ihm hat noch nicht das nötige Verständnis, um wirklich zu verstehen und wirklich die Frage direkt verstehen zu können. Also muss man eine bestimmte Basis erstmal aufbauen. Ja? Und nicht nur das, sondern manchmal sieht der Gelehrte, dass der Fragende vielleicht nach Wissen durstet. Der hat richtig Hunger nach Wissen. Der will viel mehr wissen. Das war die eine Frage, aber du kannst ihm ruhig 10 Informationen geben, der wird sie alle schlucken. Deswegen darf man nicht, liebe Geschwister, denken, dass der Gelehrte nicht präzise auf die, warum antwortet er nicht die Frage direkt oder weiß nicht was. Oder er ist der Meinung, dass derjenige, der die Frage gestellt hat, vielleicht gar nicht imstande ist, die Frage zu begreifen, die Antwort zu begreifen. Deswegen gibt er ihm vielleicht nur eine indirekte Antwort auf die Frage. Ja? Und wenn wir dann die Frage lesen im Internet oder in einem Buch oder so, dann können wir oft nicht berücksichtigen, wer derjenige war, der die Frage gestellt hat. Und dann denken wir, subhanallah, warum ist die Frage nicht so gewesen, die Antwort, warum ist sie so komisch gewesen, also nicht so, wie wir uns erwartet hätten. Weil wir gehen davon aus, dass wir der Fragende gewesen sind. In Wirklichkeit war es eine ganz andere Person. Insofern muss man die Gelehrten entschuldigen dafür, dass wenn sie nicht genau so antworten, wie man es persönlich erwartet, weil man einfach die Situation nicht in der Situation gewesen ist. Wie dem auch sei, in diesem Hadith ist es aber so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal eine Antwort gegeben hat und er hat gesehen, dass Mu'adh radiallahu anhu ein Sahabi war, der gelehrt ist und nach Wissen strebt und der unbedingt mehr wissen wollte. Und dieses Zeugnis haben wir heute übrigens auch in der Khutba vom Khatib gehört, als es darum ging, dass Umar ibn Khattab, ich könnte euch noch daran erinnern, ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, so lange ist das nicht her. Mu'adh radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu hat doch einmal unter seinen Freunden in einer Sitzung gefragt, was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet? Daraufhin sagte einer von den Anwesenden, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich würde mir wünschen, dass das ganze Haus, in dem ich sich gerade befinde, das ganze Haus voller Geld wäre. Und ich würde dieses Geld dann für Allah subhanahu wa ta'ala ausgeben. Und der zweite sagt, ich wünschte mir, das gesamte Haus wäre voller Gold. Und das gesamte Gold würde ich in die Schweiz auf die Bank bringen. Nee, hat er nicht gesagt. Ne? Dieses gesamte Geld würde ich ausgeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kommt er auf die Idee, das zu sagen? Ganz einfach, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das beigebracht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der hat sie erzogen. Ja, es gibt eine Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn er so und so viele Berge gehabt hätte an Gold, da würden nicht 2-3 Tage vergehen, bis er alles ausgegeben hätte für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil dieses Leben hat für den Propheten sallallahu alaihi wasallam keinen Wert. Das, was er hergibt, was er abgibt, was man spendet, das ist das, was nach dem Tod da bleibt. Das, was du bei dir zu Hause behältst und sparst und unter dein Kopfkissen machst, das ist das, was du, wenn du gestorben bist, nicht mitnimmst. Das ist eben das Problem. Und das haben viele Leute noch nicht verstanden. Aber die Sahaba radiallahu anhum, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erzogen worden sind, die haben das verstanden. Die haben verstanden, dass das, was man ausgibt, das ist das, was man wirklich behält. So paradox es auch klingt, so widersprüchlich es auch klingt, aber du möchtest am jüngsten Tag doch nicht Gold und Silber bekommen als Belohnung. Was müssen wir denn anfangen? Wenn in diesem Leben schon die Geldscheine manchmal entwertet werden und keinen Wert mehr haben, dann Gold und Silber, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gesagt, am jüngsten Tag wird es weder Dinar noch Dirham geben. Dinar ist die Goldwährung damals gewesen und Dirham waren Silbermünzen. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, sagte dann eine dritte Person hat dann gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass dieses Haus voller Juwelen wäre. Voller Juwelen und ich würde diese ganzen Juwelen für Allah subhanahu wa ta'ala ausgeben. Daraufhin sagte der Umar radiallahu anhu, der rechtgeleitete und besonnene Khalifa, möge Allah mit ihm zufrieden sein und möge Allah uns mit ihm zusammen ins Paradies bringen. Er sagte, ich aber würde mir etwas anderes wünschen. Ich wünschte mir, dass dieses Haus voller Männer ist, die so sind wie Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Hudhayfa ibn al-Yaman und Mu'adh ibn Jabal, der hier diese Frage gestellt hat, radiallahu anhu. Warum? Damit, da sagt er auch, damit ich sie für Allah subhanahu wa ta'ala einsetzen kann. Denn das ist, was der Islam braucht. Wir brauchen nicht viel Leute, die, sage ich mal, wir brauchen von allem etwas, das zweifellos, ja. Aber es ist besser und sinnvoller für uns, wenn wir Leute haben, die für den Islam leben und auch bereit sind, alles zu opfern für den Islam. Das ist, was wir brauchen. Leute, die man einsetzen kann, wo der Islam sie gerade braucht. Das ist, was den Islam voranbringt. Und aber wenn jemand einfach nur spendet und nicht einmal einen Gelehrten fragt, wie er das spenden soll, dann kann es sein, dass dieses Geld einfach umsonst gespendet ist. Und ihr wisst, es kann sein, dass jemand einen Euro spendet und das wertvoller ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, als jemand, der 1000 Euro spendet. Ja? Deswegen, die Sachen sind sehr relativ und kommt darauf an, wie du es hergibst, welche Absicht du es hergibst. Aber was sehr wichtig ist für uns, dass wir Leute haben, die sich für den Islam einsetzen und die bereit sind, ihre Zeit, ihr Geld, wenn es nötig ist, sogar ihr Leben zu opfern für den Islam. Denn der Islam ist wertvoller als alles andere, was wir uns vorstellen. Wir, liebe Geschwister, wir sind nichts wert, wenn wir keine Muslime wären. Glaubt mir, wenn wir keine Muslime wären, wir hätten überhaupt keinen Wert auf dieser Welt. Überhaupt nicht. Du wärst ein Nichtnutz. Du wärst so wie der andere Mensch auch. Du wärst wie jeder Kafir, der, wenn du zusammenrechnest, was ein Körper für einen Wert hat, das, der Körper, was besteht da, besteht aus Proteinen, besteht aus Wasser, besteht aus Blut. Du kannst ja mal Menschenblut kaufen, bei dem wie viel Euro dafür kriegst, bezahlen musst, ja. Der Mensch hat gar keinen Wert an sich. Das, was den Menschen wertvoll macht, ist sein Iman und sein Islam, seine Gottergebenheit und seine Unterwürfigkeit vor Allah. Das, was ihn wertvoll macht bei Allah. Seine Gottesfurcht, sein Taqwa, sein Iman. Alles andere, liebe Geschwister, bringt dir in diesem Leben vielleicht etwas, aber im Jenseits wird es dir nichts bringen. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, er fragte, O Gesandter Allahs, weise mich auf etwas hin, dass wenn ich es tue, dann gehe ich ins Paradies, und wenn ich es tue, dann werde ich auch vom Höllenfeuer entfernt. Und darum geht es. Und deswegen, es gibt manche Leute, die sagen, man soll nicht Allah subhanahu wa ta'ala dienen, um ins Paradies zu kommen oder um sich vor der Hölle zu schützen, sondern man soll Allah subhanahu wa ta'ala dienen, weil man ihn liebt. Und dieser Hadith ist ein Argument dagegen. Dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass man sehr wohl Allah subhanahu wa ta'ala dienen darf, um ins Paradies zu kommen. Das darf ruhig deine Absicht sein. Das ist kein Widerspruch dazu, dass du Allahs Wohlgefallen erlangen möchtest. Du kannst nicht ins Paradies gehen, ohne Allahs Wohlgefallen zu haben. Das geht nicht. Ob du so ausdrückst oder so, ist das gleich. Ja? Aber dieser Hadith ist eindeutig, dass du sagen darfst, ich darf ein Gebet, gibt ein Gebet, das überliefert worden ist. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Abi Dawud gesagt, wer darauf achtet, 4 Raka'at zu beten vor dem Dhuhr-Gebet und 4 Raka'at zu beten nach dem Dhuhr-Gebet, der ist dem Höllenfeuer verwehrt. Also kann einer sehr wohl sagen, ich bete meine 4 Raka'at regelmäßig vorher und nachher, um Yawm al-Qiyamah ein Argument zu haben, wenn jemand zu mir sagt, geh in die Hölle, sage ich, stopp, ich habe ein Argument, nicht in die Hölle zu gehen. Ich habe meine Gebete berichtet vorher, vielleicht nachher. Und das ist ein Argument. Und dann wirst du auch nicht in die Hölle gehen. Zweifellos. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Und wenn er etwas sagt, dann ist es die Wahrheit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte als Antwort, du dienst Allah und gesellst ihm nichts bei. Das ist, liebe Geschwister, die Botschaft, mit der der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist. Und es gibt kein höheres und wertvolleres in diesem Leben, außer dass man Allah subhanahu wa ta'ala dient. Wer sich für Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt, der wird von Allah subhanahu wa ta'ala erhöht. So paradox es auch klingen mag. Wer sich für Allah erniedrigt, der wird von Allah subhanahu wa ta'ala erhöht. Wen Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dann sorgt dafür Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Leute ihn auch lieben. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt, dann sagt er zu Jibril, ich liebe den so und so, deswegen liebe du ihn auch. Und Jibril alaihi salam ruft das unter den Himmelbewohnern aus. Er ruft dann aus und sagt, hör zu, Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Person so und so. Ihr müsst die auch lieben. Und dann lieben ihn die Leute und Allah subhanahu wa ta'ala lieben ihn die Himmelsbewohner und Allah subhanahu wa ta'ala sorgt dafür, dass diese Person auf dieser Welt Akzeptanz findet. Die Leute akzeptieren, was er sagt. Sie hören ihm zu. Sie mögen ihn. Gemeint sind die gläubigen Menschen. Die Kuffar, egal was du machst, sie werden mit dir nicht zufrieden sein. Ja? Weil der Prophet, weil Allah sagt im Koran, die Juden und Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du nicht ihrer Religion folgst. Bis du nicht ihrem Weg folgst. Vollkommen. Du feierst ihre Feste mit, du kleidest dich so wie sie, du redest so wie sie, du hast Freundinnen so wie sie, du gehst in die Bar so wie sie, du machst alles so wie sie. Ja? Sobald du schon betest, bist du schon anders als sie. Deswegen musst du alles unterlassen, damit sie mit dir am Ende zufrieden sind. Und trotzdem bist du dann noch für sie ein Ausländer, weil die meisten Muslime sind nur einmal Ausländer in diesem Land. Aber das wird sich inshallah bald ändern, weil die Zahl der Muslime wächst hier in Deutschland groß. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dadurch sozusagen Deutschland sehr schnell muslimisch macht, alhamdulillah. Also die Leute, die hören das, die verstehen das vielleicht sozusagen als Gefahr. Aber in Wirklichkeit ist es keine Gefahr, denn der Islam bringt dich ins Paradies. Wenn man das verstanden hat, dass der Islam dich ins Paradies bringt und alles Gute für dich ist und deine Beziehung zu Allah stärkt und verbessert und deine Beziehung zu deinen Eltern besonders stärkt und verbessert. Ja? Weil wie willst du ein guter Muslim sein, wenn du deine Eltern beleidigst oder wenn du ein schlechtes Verhältnis zu deinen Eltern hast? Wie willst du ein guter Muslim sein? Das geht ja gar nicht. Weil das kommt ja gleich nach dem Tawhid. Die Güte den Eltern gegenüber kommt ja gleich nach dem Tawhid. Wie willst du ein guter Muslim sein ohne den? Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, der Islam bringt für die Leute alles Gute, aber die Leute wissen das nicht. Der Islam sorgt dafür, dass du ein gutes Verhältnis zu deinem Nachbarn hast. Der Islam sorgt dafür, dass du deine Lehrer respektierst, auch in der Schule. Ja? Der Islam sorgt dafür, dass du dass du auch mit den Kuffar gütig umgehst. Das ist kein Verbot. Sondern was verboten ist, dass du sie im Herzen liebst. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht das in Surat al-Mumtahina ganz eindeutig klar. Dass der gute Umgang mit den Menschen, das ist ein Grund, dass die Leute den Islam annehmen. Du wirst doch ganz genau, dass wenn jemand den Islam gut umsetzt und die Leute freundlich behandelt und auch ihm zuhört und guckt, was sie zu sagen hat und die dann mit ihnen vernünftig redet, dann ist es ein Grund, dass die Leute einen zuhören, den Islam annehmen. Ja? Wenn man die Leute schroff mit ihnen umgeht und sie zu sagen ins Gesicht sagt, du bist doch ein Ungläubiger oder sowas. Ja? Also das ist so hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht. Und Allah sagt im Koran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا, und spricht zu den Menschen Gutes. Und die Menschen sind alle Menschen. Ja, Menschen sind Kuffar, Muslime sind alles Menschen. Nur die Liebe im Herzen, die Liebe, das ist eine Sache, die ist den Ahlul Iman vorbehalten. Das ist den gläubigen Menschen vorbehalten. Und Allah sagt klipp und klar, du wirst niemanden finden, du wirst niemanden finden, der an Allah den jüngsten Tag glaubt und dann andere Kuffar liebt vom Herzen her, selbst wenn es deine Väter sind, selbst wenn es deine Frau ist, selbst wenn es deine Kinder sind, selbst wenn es, egal wer es ist, das geht nicht. Das ist eine Sache von Iman und das ist ein Teil unserer Aqida schlechthin. Ja? Und keiner kann dich zwingen, alle zu lieben. Kann keiner zu mir sagen, doch, du musst alle Menschen lieben. Nein, das ist nicht realistisch. Und das ist auch ein Extremismus beim Christentum. Ja, die Christen sind in dieser Hinsicht Extremisten, weil sie dieses Nächstenliebprinzip anwenden wollen. Natürlich, sie wenden es nicht an, aber sie propagieren es. Sie sagen sozusagen, du musst alle Menschen lieben. Liebe deinen Nächsten. Ja? Aber der Mensch ist nicht so erschaffen. Der Mensch ist nicht erschaffen, dass wenn jemand dich beleidigt, dass du ihn liebst. Jemand kommt zu dir und schlägt dich ins Gesicht, dass du ihn liebst. Dass du ihm sagst, okay, dann schlag mich auf die andere Seite noch auf. Was sagt er dazu? Der Mensch ist nicht so. Ja? Der Mensch kann verzeihen, kann geduldig sein. Aber lieben wirst du jemanden, wenn er dir etwas Gutes tut. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beschenkt euch, dann werdet ihr euch lieben. Oder er sagte, verbreitet den Friedensgruß, dann wird es auch Liebe geben unter den Muslimen. Dass wenn du den Menschen Gutes tust, dann gibt es Liebe. Wenn du ihnen Schlechtes tust, gibt es keine Liebe. Ja? Das ist einfach, der Mensch ist nicht so erschaffen. Aber wir Muslime, liebe Geschwister, wir folgen der Scharia, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat. Ja? Es mag sein, dass Isa in seiner Zeit, in der er gelebt hat, einen anderen Umgang gehabt hat mit den Menschen, ja? Weil er in der Unterzahl war und weil sie schwächer waren. Das mag sein, aber trotzdem Liebe zu Kuffar vom Herzen, dass man sie mag dafür, was sie tun, ja, das kann nicht sein. Weil du kannst ja nicht Muslim sein und liebst du Allah und gleichzeitig liebst du jemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt. Ja, das geht nicht. Das ist einfach, das sind zwei Sachen, die sich gegenseitig ausschließen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du sollst Allah dienen und ihm nichts beigesellen. Das sind die zwei Aspekte von At-Tawhid. Das eine ist der Tawhid und das andere ist der Shirk. Und liebe Geschwister, ich mag nicht gerne, wenn man diese Thematik von Tawhid und Shirk und so, dieser göttliche, dieser islamische Monotheismus, wenn man den präsentiert, so, soll ich sagen, Unterrichts, nach den Unterrichtsmethoden, so. So, Tawhid bedeutet das und besteht aus dem und der Beweis ist dafür das. Lass uns die Sache verstehen, lass uns die Sache mit dem Herz verstehen. Stellt euch vor, jemand stellt euch ein bei euch zum Arbeiten. Und ihr wisst, im Islam ist es so, wenn jemand von dir eingestellt wird zum Arbeiten, das heißt, du bist jetzt der Arbeitgeber, ja, und du nimmst jemanden zu dir unter Vertrag, du möchtest, dass jemand bei dir arbeitet. Und diejenige, die Person bei dir arbeitet, du gibst ihm einen Vertrag. Du gibst ihm einen Vertrag. Meinetwegen 8 Stunden arbeitet bei dir. Was meint ihr? Was haltet ihr davon, wenn diese Person sich einen zweiten Job sucht? Ihr habt ihn unter Vertrag und er sucht sich jetzt einen zweiten Job. Er arbeitet mit dir von 8 bis 5 und am Abend noch von 5 bis 10 sucht er sich einen zweiten Job. Zweifellos, liebe Geschwister, manche würden jetzt sagen, was spricht dagegen, solange er meine Arbeit richtig macht. Genau das ist der Punkt. Solange er meiner Arbeit nachkommen kann, darf ich nichts dagegen haben, was anderes macht. Mir auch egal, wenn er was anderes macht. Aber wenn es auf Kosten von meiner Arbeit ist, dann möchte ich nicht, dass jemand woanders arbeiten geht. Das ist zweifellos. Wenn jemand bei dir eingestellt ist, du möchtest, dass er deine Aufgaben erfüllt. Und du möchtest nicht, dass er etwas anderes macht, auf Kosten der Aufgaben, die du ihm gegeben hast. Ich denke, das ist eine eindeutige Sache. Und du möchtest auch, dass er dir gegenüber aufrichtig ist. Das heißt, wenn du deine Firma hast und diese Person arbeitet bei dir und hat Zugänge zu Geheimnissen, die andere Leute nicht haben. Datengeheimnisse. Ja? Zum Beispiel, was eine der wertvollsten Sachen, das eine Firma besitzt, das wissen manche Leute gar nicht, das ist gar nicht das Geld. Eines der wertvollsten Sachen, die eine Firma besitzt, ist das Kundenpotenzial, das sie sich aufgebaut haben über 30, 40 Jahre hinweg. Diese Leute, die sie alle gleichzeitig ansprechen können, Werbung machen können. Ja. Stell dir mal vor, jemand nimmt diese Adressen, klaut sie und gibt sie jemand anderes. Gibt es einer anderen Firma. Ja. Das will ich damit sagen, wenn es, man will Aufrichtigkeit haben. Man will Ehrlichkeit haben. Man will, dass man die Aufgaben richtig macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ihm gebührt das höchste Gleichnis. Und diese Gleichnisse, diese Beispiele macht man, liebe Geschwister, um besser zu verstehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das höchste Anrecht darauf, dass man sich ihm vollkommen widmet und ihm sich vollkommen ergibt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, bleiben wir bei dem Beispiel, dein Arbeitgeber gibt dir ein Auto, das du für die Firma benutzen darfst. Was haltet ihr davon, wenn der Arbeiter nimmt das Auto und fährt damit in den Urlaub? Er sagt, ich nehme das auch für private Zwecke. Hat man da nicht ein schlechtes Gewissen, wenn man das Auto verwendet auch für private Zwecke? Allah subhanahu wa ta'ala hat dir alles gegeben, von Haare bis zum Fußzehen. Alles. Deine Haare, deine Augen, deine Augenbrauen, deine Zunge, deine Nase, dein Gesicht, dein Bart, deine Hände, deine Füße, alles hat Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben. Wie ungerecht ist es jetzt, wenn jemand diese Dinge, die Allah dir gegeben hat, für etwas anderes verwendet, als für das Allah es dir gegeben hat. Das ist doch unfair, ungerecht. Ein besseres Wort als Ungerechtigkeit kann man dafür gar nicht finden. Allah subhanahu wa ta'ala erschafft dir deine Augen. Und ihr müsst euch mal beschäftigen, liebe Geschwister, über die Komplexität deines Auges, wie das funktioniert. Und wie das arbeitet und was dahinter steckt und wie das heranwächst im Mutterleib, damit du nachher sehen kannst, wenn du auf die Welt kommst. Allah sagt zu dir, ich gebe dir dieses Auge von mir aus als ein Geschenk. Ein Geschenk. Du brauchst dafür nichts bezahlen. Du kannst auch gar nichts dafür bezahlen. Allah weiß das. Du brauchst dafür nichts bezahlen. Das Einzige, was ich will, ist, dass du mir alleine dafür dankst. Weil ich bin derjenige, der es alleine erschaffen hat. Es gibt keiner, der mir dabei geholfen hat, dein Auge zu formen. Ich bin der Einzige, deswegen danke mir bitte allein und sonst niemand. Und jetzt kommen manche Leute und danken anderen. Sie gehen zu anderen Leuten hin und sie danken ihnen. Das ist das, was wir bezeichnen als Ungerechtigkeit. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt, Inna shirka la dhulmun azim. Wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Was bedeutet der Schirk jetzt eigentlich dann nur? Schirk bedeutet, liebe Geschwister, salopp ausgedrückt, nicht so wissenschaftlich ausgedrückt, ja, bedeutet ganz einfach, dass du etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala alleine zusteht, gibst jemand anders. Du sagst, das Recht Allahs, nein, Allah, ich gebe dir das Recht nicht ganz alleine, sondern du kriegst davon die Hälfte und ein anderer kriegt die andere Hälfte. Das bedeutet Schirk. Und das ist unfair, ungerecht und Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben und er sagt dann zu dir, wenn du so etwas machst, dann hast du die Wahl. Entweder du gibst es mir komplett, das Recht, oder ich will es gar nicht haben. Entweder oder, alles oder nichts. Es gibt keine Zwischenstufe darin. Und die Menschen, die meisten Menschen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, sie begehen Schirk. Sie begehen Schirk auf Formen, die sie nicht vielleicht sogar wissen, dass es verboten ist. Auf Arabisch Sharaka bedeutet einfach, wenn ich Sharaka mache, das bedeutet, ich mache jemand anders zum Teilhaber. Ich teile mir mit etwas mit jemand anderes. Mein Arbeitskollege, Entschuldigung, mein Partner im Business, wenn ich ein Geschäft aufmache, und der hat 50% zum Beispiel, ich habe 50%, das nennt man auf Arabisch, das ist mein Sharik. Das ist mein Sharik. Und ich bin sein Sharik. Weil wir teilen uns dieses Geschäft. Und auf Arabisch sagen wir, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Es gibt keinen Gott außer Allah, er ist ein Einziger, er hat keinen Sharik. Punkt. Der Prophet Allah sagt klipp und klar, wer etwas tut und dabei mich zum Teilhaber macht, den verlasse ich und ebenso sein Schirk. Und er kann dann, gemeint ist, am jüngsten Tag gucken, von wo er seine Belohnung herbekommen möchte. Allah sagt zu dir, ich werde dich dafür nicht belohnen. Und einige der Beispiele, liebe Geschwister, von Formen des Schirk, die es heutzutage gibt und wo die Leute nicht darauf achten, Und das ist natürlich eine gefährliche Sache, weil Allah ist allein der Einzige, der weiß, ob die Person dafür entschuldigt wird oder nicht entschuldigt wird, ist die Sache, es gibt verschiedene Beispiele, aber eine der Beispiele ist, dass manche Leute sich versuchen zu schützen, dadurch, dass sie sich bestimmte Dinge im Haus oder im Geschäft oder bei der Arbeit oder auch immer aufhängen. Ihr wisst, es gibt im Arabischen, Entschuldigung, im Islam, gibt es etwas nennt Al-Ain. Al-Ain, manche nennen das Nazar. Ja, damit ist gemeint der böse Blick. Es ist eine Tatsache, dass manche Menschen, wenn sie mit einem neidischen Blick auf jemanden ihren Blick werfen sozusagen, dass das eine Person sogar im Extremfall töten kann. Das ist eine Tatsache. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Al-Ain Haq. Das heißt, dass diese Tatsache, der böse Blick ist wahr. Das gibt es tatsächlich. Und es gibt auch Methoden, sich davor zu schützen. Und eine der Methoden davor, sich zu schützen, ist Allah subhanahu wa ta'ala darum zu bitten, dass er einen davor schützt. Und die Schutzsuren darüber zu lesen. Al-Mu'awwidhat. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Qul a'udhu bi Rabbil Nas. Jetzt passt mal auf. Manche Leute, sie hängen sich ein Bild auf von einem Auge. Von einem Auge. Und dieses Auge, glauben sie, das wird sie dann beschützen. Und wir sagen, nein. Allah ist derjenige, der dich beschützen kann. Kein Mensch kann dich beschützen. Kein Bild kann dich beschützen. Du denkst nur nicht, dass so ein Bild imstande ist, etwas zu tun, wie Allah subhanahu wa ta'ala tut. Allah sendet den Koran herab, die Surat al-Mu'awwidhat, damit du dich schützt. Und dann nimmst du das, du ziehst das ins Lächerliche. Allah schickt dir Jibril alayhi salam von oben nach unten, vom siebten Himmel zum ersten Himmel, auf die Erde runter, damit er die Suren aus dem Koran gibt. Und du sagst, nee, ich mach das nicht, hängen wir das auf. Wisst ihr warum? Weil wir faul sind. Wir sind faul. Ja? Wir wollen lieber was aufhängen. Das ist viel einfacher. Genauso verhält sich teilweise mit dem Koran. den Koran zu lesen, danach zu handeln, zu studieren, zu verinnerlichen, viel zu anstrengend. Wir hängen einfach Ayat al-Kursi auf. Fertig. Ja. Das ist, damit ist aber nicht getan, liebe Geschwister. Ich vergleiche nicht das Aufhängen des Koran mit diesem Auge, was ich gesagt habe. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Was mein Thema ist, nur solche Sachen aufzuhängen, wo man denkt, das beschützt einen irgendwie. Ja. Außer der Koran ist ein Spezialfall. Der Koran ist ein Spezialfall, sage ich nochmal. Der Koran ist ein Spezialfall. Manche Gelehrte erlauben das, manche Gelehrte verbieten das. Das machen wir beiseite. Ich rede von den Sachen außer dem Koran und was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Sondern Dinge, die keinen Ursprung haben in unserer Religion. Dass man so etwas aufhängt und denkt, das hilft einem. Das ist eine Form von Schirk. Warum? Weil wir sagen doch im Fatiha, die ganze Zeit, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Wa Iyaka nasta'in heißt was? Ihr dürft antworten. Barakallahu, Alhamdulillah. Die anderen schweigen, warum schweigen sie? Trauen sie sich nicht zu sprechen? Ich gehe davon aus, ja, weil jeder Hamda kennt ja die Wörter. Also, Iyaka nasta'in bedeutet, und dich allein bitten wir um Hilfe. Allein. Und das Wort allein ist sehr wichtig, weil Allah sagte, Iyaka nasta'in in der Wörter. Das heißt, dich allein bitten um Hilfe. Ja? Oder das heißt besser gesagt, dich bitten um Hilfe. Und warum hat er gesagt, dich bitten um Hilfe und nicht wir bitten dich um Hilfe? Warum? Weil das dich ist ganz wichtig. Das ist die Betonung des Ganzen. Ja? Und darum geht es ja gerade, dass du Allah nur um Hilfe bitten darfst, dass du niemanden um Dinge Hilfe bitten darfst, zu denen nur Allah imstande ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und dazu gehört es, sich vor Al-Ain zu schützen und ähnlichen Dingen. Eine weitere Sache, die verbreitet ist, liebe Geschwister, ist, dass manche Leute, das hört man sogar, manchmal von Imamen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Liebe Geschwister, jeder Mensch muss seine Aqida kennen. Und zu unserer Aqida gehört es klipp und klar, und da streiten sich keine zwei Muslime darüber. Keine zwei Muslime. In der Theorie. Das, wenn man betet, darf man nur zu Allah beten. Gibt es hier einen Muslim, der sagt, man darf auch zu jemand anderem beten außer Allah? Wenn das sagt, da hat er von Tut und Blasen keine Ahnung. Okay? Aber das sagt jeder. Okay, jetzt gehen wir mal tiefer in die Materie. Was ist die Form des Gebetes? Was ist der Gottesdienst schlechthin? Absolute Ergebenheit im Gebet und keine anderen Gedanken und sonst wohin. Richtig, aber das Gebet hat einen Kern. Der Kern ist was? Worum geht es im Prinzip im Gebet? Geht es nicht hauptsächlich darum, mit Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen, ihn zu lobpreisen, ihm etwas zu bitten? Also Dua. Dua, zweifellos, ja. Salah bedeutet auf Arabisch Dua machen. Sprachlich, Salah und Dua ist das gleiche. Nicht hundertprozentig, aber grob. Ja? Dua machen heißt Salah machen. So. Deswegen, das heißt im Koran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wortwörtlich ist übersetzt, Allah und seine Engel machen Dua für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Da haben die Gelehrten gesprochen, was bedeutet das, wenn Allah das macht, was bedeutet seine Barmherzigkeit gibt er ihm. Und was bedeutet die Engel das machen? Die Engel machen Dua für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. So. Yusalluna kommt vom Wort Salah. Das wollte ich damit sagen. Das heißt, das Salah ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Was haltet ihr davon, wenn jemand das Salah richtet oder den Dua richtet an jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala? Ich sage euch ein realistisches Beispiel. Was haltet ihr davon? Schirk, zweifellos. Weil das ist ein Recht Allahs alleine und du widmest es jemand anderem außer ihm. Punkt. Das ist eine Form von Schirk. Und nicht nur irgendeine, sondern eine der größten Formen. Oder die große Form überhaupt. Die große Form überhaupt. Und es gibt manche Leute, die machen das mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Warum fange ich mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Es gibt auch mit anderen Leuten. Aber wenn wir uns darüber einig sind, dass man das nicht mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam machen darf, und er ist der Beste aller Menschen und der Gottesfürchtigste aller Menschen und der Edelste aller Menschen, und es gibt niemanden, der auf diese Erde gelaufen ist, besser als er sallallahu alaihi wa sallam, der sauberere Füße gehabt hat als er sallallahu alaihi wa sallam, wenn man das mit ihm nicht machen darf, da können wir sagen, alle anderen, erst recht nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, verherrlicht mich nicht so, wie die Christen den Sohn der Maria verherrlicht haben. Und was haben die Christen mit dem Sohn der Maria gemacht? Die Christen haben den Sohn der Maria, warum gucken alle nach rechts, alle gucken auf mich? Malik, gehst du bitte auf deinen Platz wieder, Barakulafik. Bitte nichts machen während der Sitzung, was die Aufmerksamkeit anderer Leute auf euch zieht, Barakulafik. Auch wenn jemand durch die Tür kommt, bitte nicht auf die Person gucken, sondern gebt der Sitzung das Recht. Ja, also wir reden ja hier über Allah subhanahu wa ta'ala und über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dann zieht es sich nicht, dass man irgendetwas tut, was die Sitzung stört. Egal was es ist. Ja? Außer wenn es eine Notwendigkeit gibt, das ist kein Problem. Aber wenn es unnötige Sachen ist, auf keinen Fall bitte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, verherrlicht mich nicht so, wie die Christen den Sohn der Maria verherrlicht haben. Was haben sie gemacht? Die haben ihn angebetet. Die haben eine Form des Gottesdienstes ihm gewidmet. Sogar Adam. So. Jetzt machen das manche Leute mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Was sagen sie zum Beispiel? Das ist ein Beispiel, die sagen, As-Shafa'a ya Rasulallah. As-Shafa'a ya Rasulallah. Was heißt das auf Deutsch übersetzt? Das bedeutet, O Gesandter Allahs, ich bitte dich um die Fürsprache. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, du bittest ihn um Fürsprache. Ist das die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von dir verlangt hat, das zu machen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, er hat dir beigebracht, wie du es machen kannst. Er hat dir gesagt, heute war Freitag. Ich greife mir als erst an die eigene Nase, ohne euch zu sprechen. Aber der Freitag, liebe Geschwister, ist der Tag, an dem man sehr häufig sagen wird, Allahumma salli ala Muhammad. Den Friedensgruß. Er sagt, sprich den Friedensgruß über mich am Freitag häufig aus. Häufig. Und wir Geschwister, liebe Geschwister, wir machen das am Freitag fast nicht. Du erziehst deine Kinder, dass sie für die der Freitag ist, wie jeder andere Tag auch, gleichgültig. Du musst versuchen, am Freitag viel zu sagen, Allahumma salli ala Muhammad, die Zeit ausnutzen, nicht einfach da sitzen und deinen Kindern den Freitag verbringen, wie jeder andere Tag auch. Sondern du musst ihnen versuchen zu zeigen, dass der Freitag ist ein besonderer Tag. Da duscht man sich, da parfümiert man sich, da geht man früh zum Gebet, da gedenkt man Allahs viel, da liest man den Koran viel, ja? Damit die Leute wissen, der Tag ist der beste, der Freitag ist der beste Tag der Woche. Das ist die Wahrheit, liebe Geschwister. Und daran müssen wir arbeiten. Bevor wir anfangen zu sagen, wir möchten, Sachen tun, die wo umstritten sind. Manche Leute kommen nämlich mit Ideen, die fragen, darf ich das machen im Islam, darf ich dieses Gebet verrichten und so weiter. Und über Dinge, die teilweise umstritten sind und sie unterlassen Dinge, über die die Gelehrten sich einig sind. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, er hat über den Schirk hier gesprochen. Eine zweite Sache, manche Leute im Dua sprechen sie, sagen, oh, Allahumma salli ala Muhammad, alladhi tanhallu bihil uqad. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist, bedeutet übersetzt ungefähr wie, oh Allah, segne und schenke dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Barmherzigkeit, derjenige, sie meinen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, durch den die Knoten geöffnet werden. Die Knoten geöffnet werden, meinen Sie damit, Probleme gelöst werden? A'udhu Billah. Prophet sallallahu alaihi wa sallam löst ihr die Probleme? Wie? Er hat gesagt, ich bin ein Mensch so wie ihr. Ich vergesse so wie ihr vergesst. Könnt ihr euch vorstellen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ich vergesse genauso wie ihr auch vergesst. Auch der Prophet musste, wenn er etwas nicht vergessen wollte, es wiederholen. Außer im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auf eine besondere Art und Weise behandelt. Auf der Koran hinweist. Ja. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war ein Mensch, so wie wir auch ein Mensch waren. Er sagt, ich vergesse so, wie ihr auch vergesst. Deswegen, wenn ich vergessen habe, dann erinnert mich sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Und als er einmal im Gebet gelesen hat, und dann ist er durcheinander gekommen, sallallahu alaihi wa sallam, der Hadith ist authentisch. Dann fragte er nachher, hat sich zu den Leuten gemacht, ist Ubay unter euch? Ubay ibn Ka'b, oder einer der Koranlehrer war. Und dann sagten sie, ja, der ist da. Und dann hat Ura'a gesagt, er ist da. Er hat ihm gesagt, was hat dich davon abgehalten, mir weiterzuhelfen beim Gebet? Natürlich, das ist eine, der Prophet weiß, warum, was ihn abgehalten hat davor. Wer wird sprechen? Abu Bakr ist da, Umar ist da, Uthman ist da, die großen Sahaba sind alle da. Wer wird dann sich trauen zu sprechen? Der Prophet traut sich allein, ihm irgendwas zu sagen. Da wirst du dich vor allen anderen Sahaba trauen zu sprechen. Nur der Prophet s.a.w. bringt uns etwas bei. Der Prophet s.a.w. lehrt uns etwas. Und wenn er es nicht in diesem Augenblick macht, dann wärst du spät. Jetzt ist die Situation akut. Jetzt ist die Situation aktuell, deswegen muss man jetzt das erklären. Ja? Manchmal muss man das jetzt erklären. Ja? Wie zum Beispiel vorletzten Freitag, als wir Khutbah gehalten haben, und da hat dann jemand während der Khutbah angefangen zu sprechen. Während der Khutbah angefangen zu sprechen. In diesem Moment musst du die Person darauf hinweisen. Weil wenn sie es jetzt nicht erfährt, wann wird es erfahren? Viele kommen einmal am Freitag. So. Manche kommen sogar weniger als das. Ja? Manche Situation muss man sofort augenblicklich erklären. Ja? Der Prof. Oder meinen Sie damit, derjenige, der die Knoten auflöst, gemeint ist die Knoten, die durch Zauberei gemacht werden? Nein. Der Prophet ist nicht derjenige, der das macht, sondern Allah ist derjenige, der das macht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam kann den Zauber nicht wegmachen. Sihr, kann er nicht. Ja? Er hat selbst gewartet darauf, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihn al-mu'awwidhat, qul a'udhu bil-falaq, qul a'udhu bin-nas herabsendet, damit er sich befreit wird. Er brauchte Allahs Hilfe dafür. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, das sind Sachen von Ashirk, die es heutzutage alltäglich gibt und wovor die Menschen gewarnt werden müssen, damit du nicht stirbst in einem Zustand, wo du das... Weil das Problem ist, Schirk musst du wissen. Das gehört zu deiner Aqidah. Und du musst wissen, was du davon sagen darfst und nicht sagen darfst. Warum mag ich gerne realistische Beispiele bringen? Weil öfter, liebe Geschwister, wir lernen so theoretische Konstrukte, können sie aber nicht unbedingt in die Realität anwenden. Das ist ein Problem. Und deswegen möchten wir versuchen, aus dem Weg zu gehen. Ja? Jetzt ist die Zeit eingetroffen, liebe Geschwister, für das Isha-Gebet. Deswegen hören wir jetzt den Adhan. Und danach machen wir Sira weiter bis zur Iqama. Und nach der Iqama beenden wir. Und dann entschuldige ich mich heute für Frage-Antworten. Das können wir dann inshallah auf ein anderes Mal verschieben. Barakallahu fikum. Noch 3 Minuten? Okay, dann nutzen wir die Zeit noch 3 Minuten. Oder braucht ihr Pause? 3 Minuten? Kriegt ihr gleich inshallah. Während dem Adhan kriegt ihr die Pause inshallah. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte 2 Dinge. Und der erste Punkt, auf den müssen wir noch einmal kurz verweisen. Er sagte, diene Allah und geselle nichts bei. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, einfach zu sagen, ich bin Muslim, weil ich heiße Muhammad oder Ahmed oder Abdullah oder Abdurrahman, das bringt gar nichts. Das ist kein Islam. Das ist Islam durch Geburt oder was? Bist du... Wenn wir sowas sagen, dann sind wir nicht besser als die Rassisten. Die sagen, weil ich geboren wurde und zu dieser Gruppe gehöre, dann bin ich ein guter Mensch. Ja, wie die Deutschen viele gedacht haben im Dritten Reich, dass die besonderen Menschen sind, die Blondhaarigen, die Blauäugigen, groß, kräftig, stark und so. Und die haben gedacht, die wären was Besonderes. Ja? Wenn wir denken, dass wir nur gute Menschen sind, weil wir aus einem islamischen Land kommen, und weil wir Ibrahim heißen oder Muhammad oder sonst was, dann sind wir nicht besser als sie. Zweifellos nicht. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ta'budullah, du dienst Allah. Und dieses Wort, nämlich dienst Allah, wann wird eine Person als Diener bezeichnet? Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde als Diener bezeichnet, als Abd, ist ein Diener. Und das war ein Lob für ihn. Warum? Weil er von A bis Z ein Diener Allahs ist. Weil egal, was Allah ihm gesagt hat, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht gezögert, hat es ausgeführt. Allah hat ihm gesagt, warne deine nächsten Verwandten. Er ging auf As-Safa und rief seine Leute zusammen und warnte sie vor einer Strafe. Er hat nicht gezögert. Aber dieses Ausführen der Befehle Allahs, das ist eine Sache, liebe Geschwister, das kann auf die Art und Weise, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wa sallam, nur ein Prophet machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat von uns weniger verlangt als das. Er sagte, dient mir, und zum Dienen gehört das Gebet verrichten. Und deswegen ist es angebracht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im zweiten Punkt gesagt hat, nachdem er gesagt hat, dienst Allah und gesellt mir nichts bei, sagt er, und du verrichtest das Gebet. Und du verrichtest das Gebet. Und darüber werden wir inshallah beim nächsten Mal anknüpfen. Ich werde nicht so, wie es ist, nicht, auch keine Angst, ich werde nicht mehr so lang sprechen darüber. Aber ich will euch sagen, der Hadith von Mu'adh ibn Jabal ist ein gewaltiger Hadith. Lohnt es sich, ihn zu lernen. Wer mitschreibt oder mitversteht, was dieser Hadith sagt, ihr könnt, und das ist, was ich von euch gerne möchte und verlange, dass ihr eure Sitzungen, in der ihr euch befindet, diese Sitzungen parfümiert sozusagen mit solchen schönen Hadith. Ergreift das Wort. Ihr sitzt mit euren Brüdern, mit euren Müttern, euren Schwestern, euren Vätern, weiß nicht was, euren Freunden. Anstatt dass ihr euch unterhaltet über Autos, über Fußball, über die Benzinpreise, über die Wirtschaft, die sowieso am kaputtgehen ist und die übrigens absichtlich am kaputtgehen ist. Nicht manche Leute denken, das ist alles Zufall und weiß nicht was. Das ist Absicht, steckt dahinter. Ja, für die es nicht verstanden haben. Ja, und dann denkt ihr über redet über Arbeitslosigkeit und was redet. Versucht doch mal das Wort zu ergreifen und sagt, wisst ihr was? Ich habe heute ein Hadith gehört von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu. Der geht tatsächlich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hin und fragt ihn und sagt ihm, O Gesandter Allahs, sag mir bitte, was soll ich machen, um ins Paradies zu gehen, um mich von der Hölle zu befreien? Ja? Und dann erklärt ihr den Hadith. Wenn ihr den Hadith nur erklärt, dauert schon 10 Minuten. Entschuldigung, nur Vortrag dauert schon 10 Minuten. Wenn ihr dann auch anfangt zu erklären, jeder versucht, dann werdet ihr sehen, wie die Sitzung plötzlich nur noch über den Islam spricht und nur noch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht. Und ihr werdet sehen, wie euer Iman steigt. Und ihr werdet sehen, oh, es gibt aber Dinge, die habe ich gedacht, ich hätte sie verstanden im Hadith. Es gibt Dinge, ich dachte, ich hätte sie verstanden im Islam. Ach, vielleicht sollte ich doch mal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Denn viele Fragen tauchen erst auf, indem man sich mit einer Materie beschäftigt. Wallahu a'lam. Jetzt hören wir den Adhan. Barakallahu.